Kundgabe 6854. Empfangen am 18. und 20.06.1957. Alle Schöpfungen im Universum sind Schulhäuser. Es werden die Menschen selten die Wahrheit erkennen, solange sie noch an irrigem Gedankengut festhalten und gleichsam immer erst auf irrigen Gedanken aufbauen und sich nicht davon freizumachen versuchen. Es ist darum jede Irrlehre eine gute Waffe des Gegners, mit der er auch gegen die reine Wahrheit angeht und oft sogar den Sieg davonträgt. Hat erst einmal eine Irrlehre Wurzel gefasst, dann ist sie weit schwerer auszureißen und es ist leichter, einen völlig unwissenden Menschen zu belehren als einen, der schon ein Wissen aufgenommen hat, das aber falsch ist. Und immer gibt es nur einen Weg zur Wahrheit. Mich selbst darum anzugehen im vollen Wahrheitsverlangen. Wer diesen Weg geht, der wird sich auch frei zu machen vermögen von Irrtum. Denn dieser wird ihm plötzlich auch als Irrtum erscheinen, weil ich jedem Menschen helfe, zur Wahrheit zu gelangen, der mich darum angegangen ist. Wer sich den ganzen Gang der Entwicklung vor Augen führt, wer einmal ernstlich darüber nachdenkt, welchen Sinn und Zweck das Erdenleben überhaupt hat, wer sich die Frage vorlegt, was einen weisen Schöpfer dazu bewegen konnte, die Schöpfungen erstehen zu lassen und den Menschen inmitten diese Schöpfungen zu setzen, der geht auch mit aller Gründlichkeit der Frage nach, in welchem Verhältnis er selbst steht zu seinem Schöpfer. Und er wird nicht eher ruhen, bis er eine ihn befriedigende Antwort erhält. Doch diese kann ihm nur der Schöpfer selbst geben, aus dem er seinen Ausgang genommen hat. Mein Liebe- und Heilsplan nun wird der Mensch nicht gleich überschauen und verstehen können, weil er nur eine mangelhafte Erkenntnis besitzt, wenn er nicht ein vorbildliches Liebeleben führt. Aber er kann diesen Mangel beheben, durch ein Leben in uneigennütziger Nächstenliebe. Und so wie er nun die Kenntnis erlangt hat von meinem Liebe- und Heilsplan, ist es ihm unmöglich, einen irrigen Gedanken in sich noch Raum zu geben, weil ihm dann alles klar ersichtlich ist, was mich und meinen Schöpfergeist bewog, die gesamte Schöpfung und also auch euch Menschen erstehen zu lassen. Es war Liebe in unbegrenztem Maß, die sich äußern wollte, die also Wesen erschuf und aus sich herausstellte, die höchst vollkommen waren. Und diese Wesen waren so geschaffen, dass sie gleichfalls wirken und gestalten konnten nach eigenem Willen. Sie standen unermesslich hoch und fielen in die Tiefe, ebenfalls im freien Willen. Aber sie müssen unweigerlich wieder zu der Höhe gelangen, auf der sie uranfänglich gestanden hatten. Sie fielen im freien Willen und müssen auch im freien Willen den Aufstieg zurücklegen. Ich aber, dessen endlose Liebe sie erschuf und dessen endlose Liebe die Geschöpfe ewig besitzen werden, verhelfe diesen gefallenen Wesen ständig zur Höhe. Niemals werde ich ein Wesen, das ich liebe und das sich schon heraufgearbeitet hat, zurückstoßen oder ihm den Aufstieg verwehren, weil dies meiner unendlichen Liebe widersprechen würde. Dagegen tue ich alles, um es unausgesetzt zur Höhe zu ziehen, aber ich zwinge es nicht dazu. Ich lasse dem Wesen seine Freiheit, vorausgesetzt, dass es das Stadium im Ich-Bewusstsein erreicht hat, zum Unterschied von dem Stadium seiner Entwicklung, wo es im Muss-Gesetz zur Höhe steigt. In diesem Zustand also steigt es nach meinem Willen aufwärts, weil es sonst ewiglich nicht zur Höhe gelangen könnte, weil es dazu nicht mehr fähig ist. So wie es aber die Freiheit seines Willens zurückerlangt hat, wird keinerlei Zwang mehr auf das Wesen ausgeübt, aber stets und ständig ihm dazu verholfen, dass es die Höhe erreichen kann, wenn es will. Es wird ein Gnadenmaß ausgeschüttet, das vollauf dazu genügt, auf Erden wieder den Urzustand zu erreichen, wenn es recht genützt wird. Meine Liebe und Erbarmung gilt unausgesetzt den Wesen, die als Mensch auf Erden verkörpert sind, ihrer letzten Willensprobe wegen. Und ich bedenke sie wahrlich nicht karg. Ich tue alles, was nur geeignet ist, um sie der Vollendung zuzuführen. Es ist also dem Wesen möglich, diese Vollendung zu erreichen. Und so ist es also auch ein gewisses Versagen, ein Unausgenütztlassen der Gnade, ein innerlicher Widerstand, wenn es die Vollendung nicht erreicht. Es ist dies dann eigene Schuld, deren Folgen es selbst tragen muss, weil ihm alles zu Gebote stand, weil der Mensch achtlos daran vorüberging, was ihm meine Liebe und Erbarmung darbot. Es war der Gang zuvor, bis zur Verkörperung als Mensch ein immerwährender Aufstieg. Die Seele hatte schon eine hohe Stufe erreicht, als sie sich verkörpern durfte. Und der freie Wille im Stadium als Mensch kann ihr wieder einen Rückfall zur Tiefe eintragen. Niemals aber wird mein Wille einen Rückschritt veranlassen. Niemals werde ich das Wesen rückversetzen in einen Zustand, der schon hinter ihm liegt, den es also schon überwunden hatte, sondern diesen Zustand hat sich das Wesen selbst geschaffen. Es ist freiwillig dahin zurückgekehrt, wo es lange zuvor geweilt hat, in unsäglicher Qual. Der freie Wille ließ solches zu, der aber auch ebenso gut sich nach oben wenden konnte, der das herrlichste Ziel anstreben konnte, die restlose Vereinigung mit mir. Dass nun der freie Wille der Menschen auf Erden weit mehr missbraucht, als recht gerichtet wird, ist nur die Folge des Nichtanerkennens des Erlösungswerkes Jesu Christi. Es wäre der Abfall zur Tiefe nicht möglich, wenn sich der Mensch gläubig an ihn um Hilfe wenden möchte, der gestorben ist am Kreuz, um den Menschen Willensstärkung zu erwerben. Und es wird niemals ein Mensch während der Erdenzeit seine Vollendung erreichen können ohne Jesus Christus, weil er noch mit der Last seiner Urschuld behaftet ist, die meinem Gegner Macht gibt über ihn. Und geht nun die Seele unerlöst ein in das jenseitige Reich, dann ist sie im gleichen Schwächezustand wie auf Erden und sie benötigt genauso wie auf Erden die Hilfe des göttlichen Erlösers, um aus der Tiefe zur Höhe zu gelangen. Auch im Jenseits wird ihr Hilfe angeboten, aber wieder ihr der freie Wille belassen, sie anzunehmen oder abzulehnen. Und so kann sie auch dann noch steigen oder fallen. Sie wird aber niemals von mir zur Höhe gedrängt oder in die Tiefe hinabgestoßen. Sie geht selbst ihren Weg in völliger Willensfreiheit. Und so auch würde ein nochmaliger Erdengang als Mensch nur stattfinden können, wenn es des Wesens eigener Wille wäre. Denn mein Wille ist eine Rückversetzung in einen schon zurückgelegten Zustand nicht, weil ich wahrlich genug andere Möglichkeiten habe, um dem Wesen einen Fortschritt in seiner Entwicklung zu verschaffen. Ein unreif von der Erde abgeschiedenes Wesen aber ist gänzlich geschwächten Willens. Es weiß auch zumeist nicht, dass es schon im Jenseits weilt, sondern es wähnt sich noch auf Erden und hadert nur mit seinem Schicksal, weil es nur Qualen und Unglückseligkeit empfindet. Doch es hält sich vorwiegend in der Nähe der Menschen auf Erden auf, die gleichen Geistes sind, also auch in gleicher Unvollkommenheit. Und es sucht sich selbst durch jene Menschen zu äußern, es überträgt seine Gedanken auf jene und treibt sie oft zu Handlungen an, die es selbst auf Erden tun wollte oder getan hat. Niemals aber wird einer solchen Seele eine Wiederverkörperung auf Erden gestattet, selbst wenn es ihr Wille wäre, weil für diese Seele ein nochmaliger Gang auf Erden auch eine vergrößerte Gefahr eines noch tieferen Absturzes wäre und dies meine Liebe und Weisheit erkennt und verhütet. Mit zunehmender Erkenntnis ist auch der Wille eines Wesens im Jenseits gestärkt. Und dann wäre es wohl möglich, dass der freie Wille wieder selbst eine Entscheidung trifft und ein Ziel anstrebt. Zunehmende Erkenntnis aber bedeutet auch Licht. Und in diesem Lichtschimmer ersieht die Seele nun auch das Tätigkeitsfeld, das sie erwartet. und sie ersieht gleichzeitig auch den sicheren Aufstieg zur Höhe. Ihr freier Wille richtet sich nun so sicher auf das vor ihr liegende Ziel und würde nimmermehr zurückverlangen zur Erde, die dem Wesen nun erscheint wie eine Kerkerhaft, der sie entronnen ist und die sie niemals freiwillig wieder aufsuchen würde. Es werden ihr aber im jenseitigen Reich wieder Aufgaben gestellt. Es wird von ihr eine dienende Tätigkeit gefordert, die ihre volle Aktivität verlangt. Entsprechend ihrer geistigen Reife nun findet jene Tätigkeit in einem meiner endlos vielen Schulhäuser statt, worunter also die zahllosen Schöpfungen außerhalb der Erde zu verstehen sind, die Welten und Gestirne, die alle geistige Wesen bergen zum Zwecke ihrer Weiterentwicklung. Jene Welten also sind auch aus meinem Liebewillen entstanden und sie nehmen immer wieder neue Wesen auf, deren Reifegrad gerade diesem oder jenem Gestirn entspricht, auf dem sie nun die ihnen gestellte Aufgabe erfüllen können, wieder in dienender Liebe sich am Erlösungswerk zu beteiligen. Die Seele braucht dazu keine irdisch-materielle Außenform. Doch sie ist ich-bewusst und also auch jederzeit und überall fähig, sich selbst zu erkennen und eigenmächtig zu wirken aus meiner Kraft, so wie sie nur lichtempfänglich geworden ist. Und sie hat dann auch nur das Bestreben, auch den Seelen zum Lichtempfang zu verhelfen, die noch in der Dunkelheit dahinwandeln, was sie gut erkennen kann. Und wie an einen Alpdruck denkt sie an die Zeit auf Erden zurück, wo sie von einer schweren Hülle umgeben war und keine Freiheit besaß. Nur in ganz besonderen Fällen wird sich die Seele zu einem nochmaligen Erdengang freiwillig entschließen. Aber dann ist sie schon in einem Maße Licht durchstrahlt, dass sie ersieht, welche Hilfeleistung es für die Menschen auf der Erde bedeutet, wenn ihnen eine direkte Verbindung geschaffen wird, vom Reiche des Lichtes aus. Und um die Menschen in den Segen einer solchen Verbindung zu setzen, nimmt sie freiwillig diese Mission auf sich, die sie als Lichtwesen auch als überaus kurzfristig erkennt. Ein solches Lichtwesen kann auch nicht mehr im Erdenleben absinken, denn obgleich es unter den gleichen Lebensbedingungen auf der Erde weilt, hat doch die Seele so viel Kraft und sie löset niemals den Kontakt mit mir und bezieht also auch fortgesetzt die Kraft von mir, um ihre Mission erfolgreich zu Ende zu führen. Es braucht also die Willensprobe nicht mehr abzulegen, die von jedem noch unvollkommenen Wesen gefordert wird. Hat ein unvollkommenes Wesen einmal die ihm reichlich zufließenden Gnaden ungenützt gelassen, so muss es auch die Folgen seiner Versäumnis tragen. Es kann nicht erwarten, dass ihm immer und immer wieder die gleichen Möglichkeiten geboten werden, an denen es auch wieder vorübergehen kann in seiner Blindheit und in seinem Widerstand gegen mich. Aber meine Liebe und Erbarmung lässet kein Wesen fallen. Und was es auf dieser Erde nicht erreicht, kann ihm in meinen endlos vielen Schulhäusern doch noch zuteil werden. Es kann einmal zur Seligkeit gelangen, wenn auch nach endlos langer Zeit. Amen.